Erster lobt den Herrn. Ich lobe den Herrn. Zweiter, ich lobe den Herrn mein ganzes Leben. Ich singe für Gott, solange ich lebe. Dritter, vertraut nicht auf mächtige Männer. Ein Mensch kann euch nicht retten. Vierter, wenn er nicht mehr atmet, wird er zur Erde. An diesem Tag enden seine Pläne. Fünfter, glücklich ist der Mensch, dem der Gott von Jakob hilft. Er vertraut auf seinen Gott. Sechster, Gott hat Himmel, Erde und Meer gemacht. Er ist für immer treu. Siebter, Gott hilft armen Menschen. Er gibt den Hungrigen Brot. Er macht Gefangene frei. Achter, der Herr macht Blinde sehend. Er hilft traurigen Menschen. Er liebt gute Menschen. Neunter, der Herr schützt Fremde. Er hilft Witwen und Kindern ohne Eltern. Böse Menschen gehen verloren. Zehnter, der Herr ist König für immer. Zion, lobe deinen Gott für alle Zeit. Lob den Herrn.